Abschnitt 31 aus Im Gold- und Silberland von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, 7. Kapitel, Goldgräber. Das eben geschilderte Tal des Sacramento war der Schauplatz der ersten und ergiebigsten Goldgräbereien. Noch jetzt sieht man viele Stellen in der Ebene und am Bergabhang, wo die Habgier jenerzeit das Erdreich aufgewühlt und ausgehöhlt hat, um nach Beute zu suchen. Solche Verunstaltungen der Gegend findet man in Kalifornien weit und breit. Man kommt auch durch Strecken, wo sich jetzt nur Wiesen und Wälder ausdehnen, wo man kein Haus, kein lebendes Wesen erblickt, nicht einmal die Balken oder Steine eines verfallenen Gebäudes und kein Laut die Sabbatstille umher unterbricht. Da ist es schwer, sich vorzustellen, dass dort vor Jahren ein rasch emporgeblühtes Städtchen gestanden hat, mit 2.000 bis 3.000 Einwohnern, die ihre Zeitung, ihre Feuerwehr, eine Musikkapelle, ein Freiwilligenkorps, Gasthäuser, eine Bank und Spielhöllen besaßen, wo Männer aus allen Nationen der Erde mit struppigen Bärten rauchten und fluchten und wo der Goldstaub, der sich an den Spieltischen anhäufte, mehr wert war als die Einkünfte eines deutschen Fürstentums. Das Leben wogte geschäftig hin und her in den Straßen, man verkaufte Bauplätze zu $400 den Fuß. Es wurde dort gearbeitet, gelacht, getanzt, Musik gemacht, gezecht, gerauft und Dolch und Revolver gehandhabt. Alles war vorhanden, was zum Blühen und Gedeihen einer neu erstandenen Stadt nötig und förderlich ist, was das Leben schmückt und erfreut. Und jetzt sieht man dort nichts als eine verlassene, wüste Einöde. Die Menschen sind fort, von den Häusern ist keine Spur geblieben, sogar der Name des Orts vergessen. Nirgends in der Welt sind in unserem Jahrhundert Städte so völlig vom Erdboden verschwunden wie in den alten Goldgräbergegenden von Kalifornien. In jenen Tagen aber herrscht ein rastloses Drängen und Treiben, Hasten und Arbeiten unter der eigenartigen, zusammengewürfelten Bevölkerung des damaligen Kalifornien, wie sie sich schwerlich jemals wieder irgendwo beisammenfinden wird. Sie bestand aus 200.000 jungen Männern, nicht gezierten, verwöhnten, behandschuhten Schwächlingen, sondern kräftigen, muskelstarken, tapferen und unerschrockenen Leuten, voll Mut und Tatkraft, die mit allen Eigenschaften, welcher wahrer Männlichkeit zu Schmuck und Zier gereichen, in vollstem Maße ausgestattet waren. Die Auserlesensten unter den Herren der Schöpfung. Man sah dort weder Frauen noch Kinder, noch gebückte, hinfällige Greise, nur junge Riesengestalten mit aufrechtem Gang, hellen Blick, starker Hand und geschmeidigen Gliedern. Ein schönes, ein herrliches Volk, die tapfersten Scharen, welche jemals in die menschenleeren Einöden eines noch unbekannten Landes einzogen. Und wo sind sie nun? Zerstreut nach allen Enden der Welt, vorzeitig gealtert und verkommen, bei einem Straßenaufruhr ermordet, an gebrochenem Herzen und getäuschten Hoffnungen gestorben. Alle dahin, als Opfer auf dem Altar des goldenen Kalbes verblutet. Es ist ein jammervoller Gedanke. Nur starke, beherzte Männer waren ausgezogen. Die faulen, schwerfälligen und trägen hatten sie daheim gelassen. Die kann man als Pioniere nicht gebrauchen. Dazu gehören Leute von anderem Schrot und Korn. Aber wild ging es damals unter ihnen her. Sie schwelgten in Gold und Branntwein, in Raufereien und beim Fandango und waren unaussprechlich glücklich. Ein wackerer Goldgräber holte sich täglich seine 100 bis 1.000 Dollars aus dem Boden. Wenn dann die Spielhöllen und anderen Vergnügungslokale dafür sorgten, dass er bis zum nächsten Morgen keinen Cent mehr in der Tasche hatte, konnte er noch von Glück sagen. Die Leute kochten sich selbst ihr Gericht Speck mit Bohnen, nähten sich die abgerissenen Knöpfe an und wuschen ihre blauwollenen Hemden. Wer öffentlich mit weißer Wäsche und einem hohen Hut erschien, ward in eine Schlägerei verwickelt, ehe er sich's versah. In dieser wilden, freien, zügellosen Gesellschaft waren alle Aristokraten verhasst. Auch ließ sich weder ein ganz jugendlich noch ein weibliches Element dort jemals blicken. Man sagt, die Goldgräber hätten sich oft scharenweise versammelt, wenn es galt, das für sie seltsamste und herrlichste Schauspiel, den Anblick eines Weibes, zu genießen. In einem ihrer Lager verbreitete sich einmal am Morgen die Nachricht, dass ein Weib angekommen sei. Man hatte aus einem Wagen auf dem Lagerplatz ein Kattunkleid heraushängen sehen. Es mochten wohl Auswanderer von der großen Ebene jenseits der Berge hergekommen sein. Alles drängte sich nach dem Wagen, und als man ein wirkliches Kleid im Winde flattern sah, entstand ein großes Geschrei, bis der Auswanderer erschien. Dann hieß es wie aus einem Munde: »Bringt sie heraus!« Er erwiderte: »Es ist meine Frau, ihr Herren, sie ist krank. Die Indianer haben uns alles geraubt, Geld und Mundvorrat. Wir bedürfen der Ruhe.« »Bringt sie heraus, wir müssen sie sehen!« »Aber ihr Herren, das arme Ding kann nicht...« »Bringt sie heraus!« Als er ihnen endlich den Willen tat, schwenkten sie die Hütte in der Luft und brachten ein dreimaliges donnerndes Hoch aus. Dann umringten sie alle, betrachteten sie, berührten ihre Kleider und horchten auf den Ton ihrer Stimme. Die Frau schien für sie mehr eine Erinnerung aus früherer Zeit, als etwas wirkliches, Lebendiges zu bedeuten. Zuletzt brachten sie die Summe von $2,500 in Gold zusammen, händigten sie dem Manne ein, schwenkten abermals die Hüte, riefen wieder dreimal hoch und gingen befriedigt ihrer Wege. Ich speiste einmal bei einem Herrn, der mir ein Abenteuer erzählte, welches seiner Tochter begegnet war, als die Familie zuerst in San Francisco landete. Die junge Dame selbst erinnerte sich nicht mehr daran, da sie 2 Jahre zählte, als sich diese wahre Geschichte zutrug. Sie waren gerade vom Schiff gekommen und gingen die Straße hinunter, voran die Dienerin mit der Kleinen auf dem Arm. Da trat ihnen ein riesiger Goldgräber entgegen mit großem Bart und breitem Gürtel, der über und über von Waffen starrte. Augenscheinlich kam der Mann soeben von einem längeren Aufenthalt im Gebirge zurück. Er hielt die Dienerin an und betrachtete sie mit Staunen und Wohlgefallen. Nach einer Weile sagte er in ehrerbietigem Ton: »Wahrhaftig, ich glaube, das ist dein Kind.« Dann zog er ein Ledersäckchen aus der Tasche und fuhr zur Wärterin gewandt fort. »Dieser Sack enthält Goldstaub im Wert von $150. Lassen Sie mich das Kind einmal küssen und Sie sollen ihn haben.« »Wie sich doch die Zeiten ändern! Hätte ich damals, als ich mit bei Tische saß und die Anekdote anhörte, die doppelte Summe für die Erlaubnis geboten, dieselbe Kind küssen zu dürfen, man würde es mir abgeschlagen haben. Der Preis hatte sich in den 17 Jahren, welche seitdem verflossen waren, sehr beträchtlich gesteigert. Hier will ich noch erwähnen, dass ich einmal bei meinem Aufenthalt in Star City im Humboldt-Gebirge mit einer Schar von Bergleuten im Gänsemarsch aufmarschiert bin, um durch den Spalt einer Hütte zu sehen, worin ein ganz neues, wunderbares Schauspiel uns erwartete, nämlich der Anblick einer wirklichen, lebendigen Frau. Als endlich nach einer halben Stunde geduldigen Harrens die Reihe an mich kam, durch die Spalte zu gucken, stand sie richtig da, die eine Hand in die Seite gestemmt und beschäftigt, mit der anderen Pfannkuchen zu stürzen. Sie sah aus, als sei sie 165 Jahre alt und hatte keinen Zahn mehr im Munde. Ende von Abschnitt 31.